Gesänge aus Westafrika. Ihre Klänge, ihre melodischen Kurven unterscheiden sich zwar, aber ihre Ähnlichkeit deutet auf einen gemeinsamen Ursprung hin. Geografisch gehören sie zu dem ehemaligen Malinke-Großreich, das im 12. Jahrhundert gegründet wurde. Diese Gesänge und die sie begleitende Musik sind im heutigen Mali, Senegal, Gambia und Guinea die letzten Spuren der alten und reichen Kultur des verschwundenen Königreichs. Sie sind charakteristisch für den aktuellen Sound der westafrikanischen Popmusik und ihre Identität. Eine Identität, wonach sie lange Zeit gesucht hat. Westafrikanische Stimmungskombo spielt einen Klassiker des kubanischen Musikers Johnny Pacheco. Jahrzehntelang gehörten solche Klänge zur Gewohnheit auf dem schwarzen Kontinent. In den überfüllten Clubs vom belgischen Kongo, Kamerun, Senegal oder Mali spulten die schwarzen Bands routiniert die Lieder europäischen und kubanischen Ursprungs herunter, auf die weiße Geschäftsleute, Beamte der Kolonialverwaltung und natürlich schwarze Großstadtseinwohner gern tanzten. In den 40er, 50er, 60er und zum Teil 70er Jahren existierte dementsprechend eine gewaltige Kluft zwischen der traditionellen und der modernen Musik Westafrikas. Entscheidend für die Rückkehr zu eigener Kultur und eigener Musik war die politische Entwicklung in dem kleinen Stadt Guinea. 1958 ertönte in Conakry, der Hauptstadt des Landes, die Stimme von General de Gaulle. Er war sich sicher, dass sich die Bevölkerung bei einer Volksabstimmung für einen Verbleib bei Frankreich und gegen die Unabhängigkeit entscheiden würde. Nous ne contraignons personne. Nous n'obligeons personne. Nous demandons que nous disent oui. Pour que nous dise non, si l'on nous dit non, nous en tirerons les conséquences. Si l'on nous dit oui, nous serons des frères. De Gaulle erlebte sein blaues Wunder. Die Guinea antworteten mit Nein. Zuerst zerstörten dann die Franzosen das Land und sie verließen es. Sékou Touré, der Präsident Guineas, beschloss dann einen gewaltigen Plan gegen die Nachwirkungen der kolonialen Epoche. Im Kulturbereich bedeutete dies eine Art Wiedergeburt. Die lange vernachlässigte Folklore wird aufgewertet. Die Regierung von Sékou-Touré fördert die Musiker, sie stellt Instrumente zur Verfügung und verbietet gleichzeitig dem Radio, europäische oder amerikanische Musik zu senden. Das Motto heißt Kulturprotektionismus und der Plan Sékou-Touré geht tatsächlich voll auf. Bald entsteht in Guinea eine vielfältige Musikszene, die in ganz Westafrika gefeiert wird. Vor allem eine Band erntet einen phänomenalen Erfolg. Sie heißt Bembeya Jazz National. Ihr Lieder Aboubakar Demba Camara singt nicht auf Englisch, Französisch oder Spanisch, sondern in der Landessprache, auf Malinke. Que le vaya, tú ahí está, que le vaya. d'accord, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, Musik vom Bembeya Jazz National mit dem nationalen Held und Sänger Aboubakar Demba Camara. Wie die anderen Bands aus Guinea benutzt Bembeya Elemente der nationalen Folklore, die mit Hilfe von westlichen, zum Teil elektrisch verstärkten Instrumenten modernisiert werden. Allerdings unterscheiden sich die Texte Bembeyas von denen der Folklore. Während die Griots, die Geschichtenerzähler des Malinke-Reiches, Legenden, Genealogien und historische Erzählungen vortrugen, hat Präsident Sékou Touré dafür gesorgt, dass die Profimusiker seines Landes als Sprachrohr für seine Propaganda arbeiten. Drei Viertel der Lieder von Bembeya hofieren Sékou Touré oder vermitteln sein politisches Programm. Wurde das Volksgut in der Kolonialzeit missachtet, wird es diesmal missbraucht. Nun macht das Beispiel Guinea im benachbarten Mali Schule. Dort stehen ebenfalls Griots zur Verfügung, deren außergewöhnlicher Gesang für Propagandazwecke fantastisch geeignet ist. Chez nous, dans notre famille, les enfants à partir de 7 mois, on les met en contact avec les. Bei uns werden die Kinder schon ab dem 7. Monat in Kontakt mit Instrumenten, mit dem Gesang, mit der Musik und mit der Zeit gebracht, sagt Morikante. Nach jedem Abendessen gibt der Älteste der Familie den Kindern Unterricht. Wenn das Kind 7 Jahre alt wird, muss es singen und ein Instrument spielen können. So werden wir junge Griots ausgebildet. Man bringt uns die wichtigen Dinge des Lebens und der Gesellschaft bei, sodass wir schon mit 11 die Kunst des Ausdrucks beherrschen. Und dann gibt es drei wesentliche Fähigkeiten. Die Kunst des Liedemachens, die Kunst des Musikmachens und die Kunst der Kreation. Eine der berühmtesten Sängerinnen Malis, Fanta Damba, hier von der traditionellen Kura, einem 21-Saiten-Instrument und von einer afrikanischen Gitarre begleitet. Fanta Damba war lange Zeit das Vorbild des Gesangswunders Salif Keita, ebenfalls aus Mali. Nachdem die Musik Guineas in den 60er und Anfang der 70er Jahre in ganz Westafrika dominiert hat, fängt 1970 Salif Keita seine Musikkarriere in Bamako, der Hauptstadt Malis, an. Der Versuch, das Beispiel Guinea zu imitieren, ist in Mali bis dahin nicht ganz gelungen. Im Bahnhofshotel von Bamako spielt die Rai Band, eine Formation von Eisenbahnbeamten, vorwiegend eine gekonnte Mischung aller möglichen kubanischen und europäischen Standards. Noch bleiben moderne Adaptionen des kulturellen Erbes selten, aber bald werden sie hochinteressant. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. L'un des plus grands orchestres du moment, le Super Rai Band du Buffet Hôtel de la Gare de Bamako, dans sa nouvelle dimension, vous présente sa couleur musicale pour le bonheur de tous les mélomanes d'Afrique et d'ailleurs. Ah, what's on the other? Perfekt arrangiert klingt die Musik vom Orchester Rai-Band. Die Gruppe ist nach westlichem Muster organisiert. Zwei Gitarren, eine davon spielt ein gewisser Morikante, ein Bass, ein paar Bläser, manchmal erklingt eine Orgel. Besonders wichtig sind der Gesang mit Salif Keitas Stimme und ein Satz Latino Percussions. 1973 gibt es schon zwei Schallplattenaufnahmen von der Rai-Band und die Verwalter vom Verkehrsministerium können sich über den Erfolg der eigenen Kapelle freuen. Nach Guinea ist jetzt in Mali die bewusste Afrikanisierung der Musik voll gelungen. Weiterhin aber bleiben in Mali die Musiker sehr eng an die Politik gebunden. Belegt wird dies in einem Stück, das aus der Geschichte der afrikanischen Musik nicht mehr wegzudenken ist. Es ist Manju, eine lange Ballade, wo jede Musiker der Gruppe Les Ambassadeurs sich selbst übertrifft, wo das Erbe des Malinke-Bereiches auf moderne Art einfach perfekt interpretiert wird. Der Sänger dieser Band heißt Salif Keita, der sein Lied dem guineischen Präsident Sékou Touré gewidmet hat. Mandjou pour moi, c'est, ça parle de Sékou Touré. C'est vrai. Ça parle de Sékou Touré, il ne faut pas que. Für mich erzählt Mandjou von Sékou Touré, sagt Salif Keita. Wirklich, ich möchte die Wahrheit sagen. Das Lied handelt von ihm, aber nicht als Politiker, sondern vielmehr als Mensch, der sich für die Kultur einsetzt. Er mochte die Kultur, die Kunst und 1975, als ich ein einfacher Sänger war, war er der Erste, der mich wahrgenommen hat. Er hat mich mit einem hohen guineischen Orden dekoriert. Er, Sékou Touré. J'ai été officier de l'ordre guinéen. M'a décoré en Guinée. C'est Sékou. Und damals fühlte ich mich sowieso unterdrückt. Als Musiker warst du ein Niemand und jeder, der diesen Job machte, wollte etwas anderes machen. Und erst als er mich ausgezeichnet hat, bin ich jemand geworden. Plötzlich war ich ein wichtiger Mann. Das habe ich genau in Erinnerung. Man mag von seiner Politik nicht begeistert gewesen sein, aber ich habe nichts mit Politik am Hut. Ich mag ihn nur, weil er etwas für mich getan hat, nicht wegen seiner Politik. Also war das damals die einzige Möglichkeit, mich bei seinem Volk zu bedanken. Für ihn zu singen, das war der einzige Weg. Politiquement on n'approuve pas, mais je m'en fous de ça parce que moi entre lui et moi je l'aime bien à cause de ce qu'il m'a fait. Pas pour sa politique. Il était de mon devoir de saluer le peuple guinéen. Et en ce moment, la seule façon de saluer le peuple guinéen, c'était de chanter les louanges de Sékou Touré. Donc je ne pouvais aussi que passer par là. Mon amour, si c'est mon amour. Manju, das berühmteste Lied Westafrikas Ende der 70er Jahre, ein Stück, womit Salif Keita sein Markenzeichen Der Wind der Savanne bekommen hat. Als er es 1978 in Abidjan auf einem billigen Zweispuren-Tongerät aufnahm, wachte ein anderes westafrikanisches Land, nämlich Senegal, musikalisch auf. Senegal hatte seine Unabhängigkeit zwar schon lange errungen, aber die Bindung an den ehemaligen Kolonialherr Frankreich prägte dort das Leben noch sehr stark. Musikalisch fing die Emanzipation gerade an. So klang zum Beispiel die moderne senegalesische Musik 1976 noch. Der kubanische Einfluss ist so eindeutig, dass man glauben könnte, eine Band aus Havanna zu hören. Aber gerade in dieser Zeit fängt die Starband de Dakar an, Elemente der senegalesischen Folklore in die moderne Musik einzusetzen. Zum Beispiel andere Rhythmen und andere Instrumente, wie eine kleine Sprechtrommel, die Tama. Von da an wird die Musik Senegals eine wahre Revolution erleben unter dem Einfluss des 17-jährigen Sängers Youssou N'Dour. Musik aus dem Jahr 1976 von der Starband de Dakar, der Gruppe, die in diesem Land dafür verantwortlich ist, dass der Mbalax, eine typisch senegalesische Musik, sich durchsetzte. Sein ehemaliger Sänger Youssou N'Dour, heute Star Nummer 1 im Senegal, erklärt diese Rückkehr zu den Wurzeln. Quand je suis venu dans la musique, j'ai beaucoup entendu la musique cubaine, des chanteurs reprenaient des tempos. Als ich Musiker wurde, spielte man kubanische Musik. Die Sänger haben kubanische Lieder genommen und sie in unsere Wolof-Sprache gesungen. Mit einigen Orchestern kamen wir dann auf die Idee, unsere eigene senegalesische Identität mehr in die Musik hineinzubringen. Es war sehr mutig, aber ich spürte diese Musik mit ihren sehr traditionellen Elementen. Diese Elemente der Tradition kamen dadurch mit modernen Instrumenten in Berührung. Traduit dans sur les instruments modernes et tout d'un coup les femmes qui sont plus traditionnelles. Es waren die Frauen, die als erste darauf abfuhren. Frauen sind bei uns generell mehr an die Tradition gebunden. Sie kamen massenhaft zu unseren Konzerten. Die Leute sagten sogar dazu: Hey, Youssou ist der Liebling der Frauen. Les gens disaient que Youssou c'était l'ami des femmes. In dieser Zeit hat die Mbalax-Musik definitiv angefangen. Auf den Konzerten wurde in einer Art und Weise getanzt, wie die Frauen es sonst auf den traditionellen Sabah-Festen in Dakar tun. Traditionell Sabah, qui se passe dans les rues, si vous connaissez Dakar bien. Ich habe mich sehr für die Rückkehr der Tradition in die moderne Musik eingesetzt. Aber ich muss sagen, dass es nicht nur Zustimmung gab. Viele waren dagegen und verlangten Neuheiten anstatt Tradition. Aber ich fand unseren Weg ehrlich, einfach und direkt. Diese Musik war einfach in mir. C'était sincère, c'était plus simple, c'était direct, c'était une musique que je sentais la plus. Le Sénégal est un état où il y a différentes. Sénégal setzt sich aus verschiedenen Volksgruppen zusammen. Es gibt unter anderem Wolof, Serer, Toucouleur, deren Musiken damals plötzlich wieder wahrgenommen wurden. Wer ist dafür verantwortlich? On sait qui a fait ce travail et comment il a été réalisé. Je pense la religion a joué un très grand rôle. Ich denke, die Religion hat eine große Rolle gespielt. Die Religion hängt bei uns mit der Kultur eng zusammen und sie hat eine Art Kulturbewusstsein geschaffen. Cheikh Amadou Bamba, der Religionsführer des Mouridismus, hat bei uns auf eine bestimmte Art die traditionellen Werte des Islam gefördert. Wird er namentlich erwähnt, werden die Menschen bei uns sehr aufmerksam. Er ist eine Integrationsfigur für alle Volksgruppen und Sekten im Senegal. De ce retour aux sources s'est fait en parallèle avec la montée des Mourides. Hat das Aufkommen des Mouridismus mit der Rückkehr zu den Wurzeln in der Musik etwas zu tun? Effectivement, les Mourides ont joué un très grand. Das stimmt. Die Mouriden, immerhin 80% der Bevölkerung Senegals, waren der Motor dieser Bewegung. 80% au Sénégal, la religion musulmane. Here we are. Guinea, Mali, Senegal. In diesen Ländern des ehemaligen Malinke-Großreiches hat die Traditionalisierung der Musik in verschiedenen Epochen stattgefunden und dafür unterschiedliche Wege bestritten. Dennoch fällt auf, dass es weitergehend die Sänger waren, die die Entwicklung am meisten vorangebracht haben. In einem Kontinent, wo die orale Tradition eine wesentliche Rolle spielt, ist es nicht sehr verwunderlich. Allerdings ist es nicht die Regel. In anderen afrikanischen Ländern haben nicht unbedingt die Sänger die musikalische Wende bewirkt. In Südafrika zum Beispiel ist Weston Cozy, Produzent und Saxophonist, für die Durchsetzung des Mbakanga-Stils verantwortlich. In Kamerun holte der Saxophonist Manu Dibango den Makossa-Rhythmus aus dem südlichen Teil des Landes und machte aus ihm eine in Afrika überaus populäre Musikrichtung. Interessant bei den Goldkehlen Guineas, Malis und Senegals, und dazu kommt mit Sicherheit Gambia, sind weiterhin zwei Phänomene. Zuerst ihre Klangähnlichkeit. Ob Tukulör, Wolof, Bambara oder Malinke, und auch wenn die rhythmischen Strukturen der Musik unterschiedlich sind, die kulturelle Homogeneität bleibt eindeutig. Dann verblüfft Europäer oft die Tatsache, dass diese Gesänge mehr als einen Hauch Arabien enthalten. Schwarzafrikaner hören zwar keine arabische Musik, und dies gilt auch umgekehrt, aber eine gewisse Korrelation ist nicht zu bestreiten. Bisher halten sich Musikethnologen über diese Ähnlichkeit sehr zurück. Sie stellen, wie der Deutsche Hans Oesch, fest, dass sich die Verbreitung der Einstimmigkeit in Afrika südlich der Sahara ungefähr mit der Reichweite der islamischen Ausstrahlung deckt. Aber gleich lehnen sie die These des islamischen Einflusses ab, weil zum Beispiel in Südafrika einstimmige Musikstile existieren, da wo die islamische Kultur nie eingedrungen ist. Damit liegen die Forscher richtig. Aber wo kommt dann dieser arabische Charakter in vielen westafrikanischen Singstimmen her? Die Frage bleibt offen. Makoi, ein Stück aus Yusun Durs letzte Platte The Lion. Wie gewohnt klingt seine Stimme virtuos, aber im Gegensatz zu den meisten Stücken dieser für den internationalen Markt bestimmten LP behalten die begleitende Musik und die Arrangements ihre Ursprungsqualität. Afrikanische Musik für die Masse zu machen ist nicht einfach. aber nach der Durchsetzung der Afrikanisierung in ihrer eigenen Musik liegt heute darin die Herausforderung für Salif Keita, Youssou N'Dour, Baba Mal und viele andere. Bisher hat nur Morikanti den Weg in die internationalen Charts gefunden. Aber dabei hat die Malinke-Musik ihre Identität völlig verloren. Auf dem letzten Remix von Yeke Yeke war sogar die Kora verschwunden. Also müssen sich die Goldkehlen Westafrikas etwas einfallen lassen. Das Zeug dazu haben sie. Das war eine Sendung von Francis G., den zweiten Teil der Reihe African Sounds mit Musik aus dem Kongo Zaire hören Sie am 24. Juli um 22.15 Uhr. Studiozeit am nächsten Montag, 30 Jahre Newport Folk Festival.